Erster Abraham heiratete noch einmal. Seine Frau hieß Ketura. Zweiter, sie bekamen Söhne, Simran, Joksan, Medan, Midian, Chisbak und Sua. Dritter, Joksan war der Vater von Saba und Dedan. Dedans Söhne waren die Assuriter, Letusiter und Leumiter. Vierter, Midians Söhne waren Epher, Hanoch, Abida und Elda. Alle diese Kinder waren von Ketura. Fünfter, Abraham gab seinem Sohn Isaak alles, was er besaß. Sechster, den Söhnen seiner Nebenfrauen gab Abraham Geschenke. Er schickte sie weg von Isaak, nach Osten, noch bevor er starb. Siebter, Abraham lebte 175 Jahre. Achter, dann starb Abraham. Er war sehr alt und hatte ein gutes Leben. Er wurde bei seinen Vorfahren gesammelt. Neunter, seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn. Sie begruben ihn in der Höhle Machpela. Diese Höhle war auf dem Feld von Ephron, dem Sohn Zohars, nahe Mamre. Zehnter, Abraham hatte dieses Feld von den Hethitern gekauft. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Elfter, nach Abrahams Tod segnete Gott seinen Sohn Isaak. Isaak wohnte beim Brunnen Lahairoi. Zwölfter, dies ist die Geschichte von Ismael, Abrahams Sohn. Seine Mutter war Hagar, die Ägypterin, Sarahs Dienerin. Dreizehnter, dies sind die Namen von Ismaels Söhnen, nach ihrer Reihenfolge: Nebajot war der Erste, dann Kedar, Adbel, Mibsam, 14. Misma, Duma, Massa, 15. Hadad, Tema, Jetur, Naphis und Ketma. 16. Das sind Ismaels Söhne. Das sind ihre Namen für ihre Dörfer und Lager. Es waren 12 Fürsten, jeder für seinen Stamm. 17. Ismael lebte 137 Jahre. Dann starb er und wurde bei seinen Vorfahren gesammelt. 18. Seine Nachkommen wohnten von Havila bis Sur, das östlich von Ägypten liegt, bis nach Assur. Sie lebten im Streit mit ihren Verwandten. 19. Dies ist die Geschichte von Isaak, Abrahams Sohn. Abraham war der Vater von Isaak. 20. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete. Sie war die Tochter von Betuel aus Mesopotamien und die Schwester von Laban. 21. Rebekka konnte keine Kinder bekommen. Isaak betete zu Gott für seine Frau. Gott erhörte ihn, und Rebekka wurde schwanger. 22. Die Kinder in ihrem Bauch stießen sich. Sie fragte, warum lebe ich, wenn es so ist, sie ging, um Gott zu fragen. 23. Gott sagte zu ihr, zwei Völker sind in deinem Bauch. Zwei Stämme werden aus dir kommen und sich streiten. Ein Stamm wird stärker sein als der andere. Der ältere Bruder wird dem Jüngeren dienen, 24. Als die Zeit für die Geburt kam, waren Zwillinge in ihrem Bauch. 25. Der Erste kam heraus. Er war rot und ganz behaart wie ein Mantel. Sie nannten ihn Esau. 26. Danach kam sein Bruder heraus. Er hielt Esaus Ferse fest. Darum nannten sie ihn Jakob. Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. 27. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein guter Jäger, ein Mann der Wildnis. Jakob war ein ruhiger Mann, der bei den Zelten blieb. 28. Isaak liebte Esau, weil er gerne wild aß. Rebekka aber liebte Jakob mehr. 29. Einmal kochte Jakob ein Gericht. Esau kam müde und hungrig von der Jagd. 30. Esau sagte zu Jakob, gib mir schnell etwas von dem roten Essen. Ich bin sehr hungrig, darum nannte man ihn auch Edom. 31. Jakob sagte, verkaufe mir zuerst dein Erstgeburtsrecht. 32. Esau sagte, ich werde sowieso sterben. Was nützt mir dann das Erstgeburtsrecht? 33. Jakob sagte, schwöre es mir zuerst. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an Jakob. 34. Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Esau aß und trank. Dann stand er auf und ging weg. So gab Esau sein Erstgeburtsrecht leichtfertig her.